morgens um 7:30. Morgens an der Bad. Morgens vor dem Sonnenschein. Morgens mag ich mich immer sehr. Ich bin der Bär. Ich bin der Bär. Ich bin der Bär. Ich bin der Bär. We'll be right back. That.

I'm gonna pop it.